bestimmt. Stiefel packt er sorgenfrei, knackt sogar ein Hühnerei. Doch sein allergrößter Stolz ist sein Fass aus Holz. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine. Er versteckt sich hinterm Haus und seift dort sein Fässchen aus. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine. Schleicht verschwitzt ins Kämmerlein und schläft zufrieden ein. Schwitzohr, dieser Hund. Abends wird's besonders nett, denn er legt sich auf das Bett. Kaum hat er sich installiert, ist es schon passiert. Denn er hat schon längst entdeckt, wenn er seine Pfoten streckt, schlafen wir dem Hund sei Dank auf der Ofenbank. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine, legt sich ganz bequem zu Ruhe und hört einfach nicht mehr zu. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine, schleicht verschwitzt in